Herzlich willkommen zu einem neuen Torfer-Offer-Podcast. Dieses Mal im Angebot Dr. Sleep von Mike Flanagan. Ja, zuallererst mal zur Erklärung, was ist Dr. Sleep? Dr. Sleep ist eine Fortsetzung von einem großen Klassiker der Filmgeschichte, und zwar The Shining von Stanley Kubrick. Shining gilt als einer der größten und bekanntesten Filme überhaupt, findet seinen Platz immer wieder in den besten Listen aller Filme, der besten Filme aller Zeiten. Und dementsprechend ist es schon mal eigenartig, dass sowas fortgesetzt wird, aber in diesem Fall ist es so, The Shining basiert auf einem Buch, und zwar von Stephen King, und Dr. Sleep, diese Fortsetzung nun, basiert ebenfalls auf einem Buch von Stephen King. Jahre später hat er tatsächlich eine Fortsetzung geschrieben zu dieser Geschichte. Und ja, jetzt hat man sich natürlich als Studio gedacht, das wollen wir auch noch verfilmen. Generell Stephen King-Verfilmungen gibt es unglaublich viele. Allein in diesem Jahr ist es jetzt die dritte, die ich jetzt so wahrnehme. Also Friedhof der Kuscheltiere wurde geremaked. Wir hatten S Kapitel 2, da gibt es ja auch einen Podcast zu. Und eben jetzt auch noch Dr. Sleep. Und jedes Jahr kommt neues Zeug. Also Stephen King schreibt auch unglaublich viel. Und alles davon wird im Grunde umgesetzt und verarbeitet. Und ja, in diesem Fall, worum geht es eigentlich? Also ganz grundsätzlich muss man hier mal kurz sagen, dadurch, dass das ein Teil 2 ist, setze ich natürlich voraus, dass ihr den Original gesehen habt, The Shining, dass ihr das kennt. Und das alles ist natürlich nicht im Spoiler-Teil, sondern das ist für mich jetzt vorausgesetzt, dass ihr das kennt. Das ist so ein bisschen wie wenn ihr, keine Ahnung, der Pate 2 gucken würdet und aber nicht den Paten 1 und dann wundert ihr euch, warum ich den Paten 1 spoilere oder so. Also das hängt dann natürlich mit drinnen. Deswegen das hier die einzige Warnung. Wenn ihr The Shining nicht gesehen habt, tut es unbedingt. Es ist ein absoluter Klassiker und meiner Meinung nach auch verdient. Es ist kein Film, der meiner Meinung nach schlecht altert. Die Sehgewohnheiten von Menschen ändern sich vielleicht, denn Shining ist ein ruhiger, langsamer Film, der wirklich eine Zeit braucht, um die volle Fahrt aufzunehmen. Er baut viel Stimmung auf und man ist heute gerade im Horrorgenre vielleicht mehr flashy Shit gewohnt, also mehr so Jumpscares und das ganze Zeug. Und das ist in The Shining eher nicht so drin, sondern es ist ein sehr stimmungsvoller Film. Nun aber zu Dr. Sleep. Dr. Sleep spielt tatsächlich 40 Jahre nach The Shining. Wer eben den ersten Teil gesehen hat, weiß, dass es hier hauptsächlich um die Familie Torrance ging, die eben in einem einsamen Hotel den Winter verbracht hat, um dieses Hotel am Laufen zu halten, um die Flügel zu beheizen und so. Also der Vater hat eben den Hausmeisterjob angenommen. Und der Sohn, Danny, der hat das Ganze mit seiner Mutter ja überlebt. Jack, der Vater, ist ja im Labyrinth des Hotels umgekommen. Generell basiert dieser Film jetzt auch sehr stark auf der Verfilmung von The Shining von Stanley Kubrick. Das ist wichtig zu wissen, denn Fun Fact, Stephen King mag diese Version von seiner Geschichte gar nicht. Also er ist kein Fan von Stanley Kubricks The Shining und ja, hat deswegen sogar eine eigene Version dann nochmal gemacht und die aber dann nie so erfolgreich wurde, berühmt. Und jetzt hat eben Mike Flanagan, der diesen Film Dr. Sleep gemacht hat, hat jetzt eben versucht, diese zwei Sachen ein bisschen zusammenzuführen. Also einerseits verfilmt er zwar das Buch Dr. Sleep, das die Fortsetzung zu Shining, zu dem Buch ist, aber andererseits legt er seinen Film an diese Filmvorlage an The Shining von Stanley Kubrick. Ich weiß, das klingt super verwirrend, aber eben er versucht es so ein bisschen zusammenzubringen und denkt, generell erzählt Dr. Sleep eine ganz andere Geschichte und deswegen glaube ich, hatte er den Eindruck, dass man das vielleicht ganz gut machen kann und hier ein paar, sich persönlich mit Stephen King und seiner Vision zeigen kann und trotzdem diesen Kultfilm zu ehren. Und das ist so ein bisschen die Idee. Jedenfalls die Story, im Grunde Danny Torrance ist jetzt erwachsen geworden. Fast 40 Jahre sind eben vergangen seit den verstörenden Ereignissen im Overlook Hotel. Verarbeitet hat er sie nicht so richtig. Er trinkt und prügelt sich von einem Rausch in den nächsten. Doch dann tritt ein junges Mädchen in sein Leben. Abra, sie besitzt ebenfalls das Shining und berichtet von einem Kult, der explizit Kinder, die auch das Shining besitzen, zum Ziel hat und diese Kinder eben tatsächlich umbringt, um irgendwie die Essenz ihres Shinings zu ernten und sich davon zu ernähren. Und so viel mehr braucht man dazu eigentlich ansonsten nicht sagen. Danny ist eben eigentlich nicht in der Lage, diesem Kind zu helfen und sich diesem Kult anzunehmen, denn er ist eben total fertig und kaputt. Und hat sein ganzes Leben lang nicht so richtig das verarbeiten können, was im Overlook Hotel mit seinem Vater und dementsprechend auch mit ihm dort passiert ist. Was auch verständlich ist, er war ein Kind und das war sicher alles recht verstörend, wenn man mit Geistern sprechen kann, Geister sehen kann und dann noch dein eigener Vater versucht, dich mit einer Axt zu erschlagen. Ich glaube, dann ist es halbwegs gerechtfertigt, dass man eventuell 40 Jahre lang versucht, damit klarzukommen. Und natürlich hilft es nicht, wenn der eigene Vater schon so einen Hang zu Alkohol hatte und der Sohn dann auch dazu hin tendiert und anfängt zu trinken und irgendwie sich gerade deswegen verbunden mit dem Vater fühlt. Das sind alles so Themen, die auch dieser Film anspricht. Der Alkoholismus von Jack ist im Film, also in The Shining von Stanley Kubrick, subtiler, sage ich mal. Also es wird auch gezeigt und er trinkt auch, aber es wird weniger als, ja, eine große Bürde gezeigt. Also es ist nicht im Film 100% klar, dass er ja, trockener Alkoholiker ist, als er im Overlook Hotel ankommt. Das alles wird rausgelassen, diese ganze Backstory. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ja, Stephen King nicht so zufrieden mit dieser Adaption ist, weil sie sehr viele menschliche Aspekte seiner Figuren außen vor lässt und sich stärker auf das Übernatürliche und auf das Mysteriöse dieses Ortes, dieses Hotels, ja, fokussiert. Aber nun, letzten Endes, was taugt Dr. Sleep? Also, wie ist es überhaupt, da eine Fortsetzung zu sehen zu einem solchen Klassiker? Ich war generell erstmal skeptisch, als ich überhaupt mitbekommen habe, dass es diesen Film geben soll und dass dieser Film sich eben tatsächlich so konkret an diesen vorherigen Film anlehnt. Denn generell, glaube ich, würde ich keinem Regisseur oder keinem Kunstschaffenden an sich empfehlen, sich allzu stark auf einen anderen Künstler zu beziehen und vor allem nicht so offensichtlich und vor allem dann nicht auf einen Künstler, der so gefeiert ist und als ein Meister seiner Klasse gilt. Und dementsprechend ist ja doppelt riskant. Also man kann da ja fast nur verlieren. Und dann waren aber dementsprechend auch meine Erwartungen super gesenkt. Ich dachte mir, gut, whatever, ich gucke mir das jetzt mal an. Ich habe schon irgendwie Bock auf diesen Mythos. The Shining ist für mich persönlich ein Film, der mich sehr geprägt hat in dem, wie ich Filme gucke. Und es war auch ein Film, den ich als Kind, ich hatte ihn relativ früh gesehen, ich glaube mit 12, 13 und fand ihn wirklich, wirklich gruselig damals. Und ja, dementsprechend ist es für mich persönlich auch wirklich Kult und ich feiere diesen Film absolut. Ich feiere auch wirklich Stanley Kubrick als Regisseur total ab. Ich finde fast alle seine Filme sehr, sehr gut. Sie sind oft sehr verstörend und sie sind sehr oft sehr unangenehm zu sehen. Aber also man guckt sie und man weiß sofort, warum sie Kult sind. Man versteht sofort, was sie auch bewegt haben in der Filmgeschichte. Also es ist auch wirklich sofort greifbar. Es gibt ja auch oft so Kultfilme, die sieht man dann vielleicht und denkt sich, ja gut, ist heute irgendwie nicht mehr so toll oder ist heute nicht mehr so spektakulär. Und das geht mir mit ihm halt gar nicht. Es ist völlig egal, von wann seine Filme sind. Also Shining in dem Fall von 1980. Und wenn man den heute anguckt, ich finde, der funktioniert heute genauso gut und ist einfach auf einem so hohen Niveau. Also auch die ganze Crew, alles, also die Kamera, das ist so unglaublich gut durchdacht und so. Ja, also ich könnte auch keinen Gramm wegschneiden oder so. Der Film dauert 2,5 Stunden. Und Dr. Sleep jetzt auch wieder circa. Und ja, wie gesagt, es ist schwierig irgendwie sich vorzustellen, dass jemand sich daran wagt. So, also warum macht man das? Warum macht man eine Fortsetzung zu etwas, was als Meisterwerk gilt? Also Respekt insofern natürlich, dass man sich das überhaupt traut. Aber ja, was hat denn jetzt wirklich funktioniert in diesem Film? Also wo funktioniert Dr. Sleep gut und wo vielleicht nicht so? Also was es einerseits wirklich gut macht, der Film. Ich habe auch zur Info beide Bücher nicht gelesen. Ich habe weder The Shining gelesen noch Dr. Sleep. Das heißt, ich werde diesen Film jetzt wirklich bewerten. Ich kenne so ein paar Infos über die Bücher und was irgendwie sehr stark verändert wurde. Aber also bei Dr. Sleep noch weniger. Da habe ich eigentlich wirklich keine Ahnung. Das heißt, wenn ich jetzt Sachen kritisiere, die vielleicht auch im Buch wirklich so sind, ja, dann kritisiere ich tatsächlich auch mit das, was Stephen King da zu Papier gebracht hat. Vielleicht war es auch da, man kann darüber diskutieren, wie schlau es auch ist, überhaupt Fortsetzungen zu eigenen Werken zu schreiben, vor allem zu so Kultwerken. Er hat das ja auch deutlich später gemacht, er hat sich ja viel, viel Zeit gelassen. Und ja, dementsprechend, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber wie gesagt, ich beurteile jetzt wirklich nur den Film für mich und ja, wie ich den fand. Also, was der Film wirklich gut macht, finde ich, ist, dass er gerade so im zweiten Drittel diesen Mythos von diesem The Shining, dass er das alles nochmal erweitert und dann nochmal mehr, ja, Background gibt. Und generell, der Film beschäftigt sich viel mit den Themen so von Schicksal und von Bestimmung und von, ja, dass alles so ein bisschen so ein Kreis ist und alles kommt zurück und alles holt dich nochmal ein. Und das tut er alles und verlässt sich dabei aber nicht so sehr auf die Nostalgie, weil das war für mich so der ganz kritische Punkt in dem Film, ob er dauerhaft und eigentlich die ganze Zeit nur so ein Liebesbrief an Stanley Kubrick Shining ist oder an die Story des Buches, was auch immer. Und im Grunde sich nur darauf beruft und eigentlich gar nicht wirklich eine eigene Vision hat und überhaupt einen eigenen Plot wirklich verfolgt, sondern eigentlich die ganze Zeit seine großen Momente immer nur daraus zieht, sich zurückzuberufen. Und das passiert, finde ich, heute im heutigen Kino immer öfter. Also, ich will jetzt keinen Ärger mit allen Star Wars-Fans haben, aber Star Wars Episode 7 ist genau das für mich. Das ist ein Film, der unglaublich stark nur über Callbacks funktioniert und sich die ganze Zeit nur zu den guten alten Zeiten rückbesinnt, ohne am Ende was Eigenes zu erzählen und eigene Ideen zu entwickeln. Ist zumindest meine Meinung. Der Film ist trotzdem gut gemacht gewesen, technisch und so. Aber er ist halt wirklich, wenn ich mir angucke, habe ich das Gefühl, das habe ich doch schon mal gesehen. Und das bisschen, was irgendwie mir Spaß macht, ach ja, das macht mir Spaß, weil das bezieht sich halt so stark auf dieses Ursprüngliche, was ich mochte, auf diesen anderen Film. Und da dachte ich auch, dass das dieser Film macht und dass dieser Film total in diese Falle läuft. Und das tut er eigentlich ganze stellenweise gar nicht. Also er schafft es wirklich ganz gut, eben die Geschichte zu erweitern und auch wirklich sich auch loszulösen ein Stück weit von The Shining und auch vom Stil her vor allem. Also er versucht auch technisch nicht Stanley Kubricks Stil zu imitieren, der auch sehr markant ist, den man sehr stark auch erkennen würde. Auch die Musik aus The Shining ist sehr bekannt. Die wird im Film auch benutzt, aber sie wird nicht ununterbrochen eingespielt, was ich tatsächlich gut fand, weil eben dadurch dann dieser Film, dieser Dr. Sleep, die Chance bekommt, ein eigenes Ding zu sein, ein eigenes Werk und nicht ja, eben die ganze Zeit nur wie so ein Nachgedanke von dem anderen Film wirkt. Und dementsprechend, das fand ich wirklich ganz gut. Es gelingt dem Film nicht dauerhaft, das hinzukriegen, also sich dauerhaft wirklich frei zu machen und wirklich eigene Impulse die ganze Zeit zu setzen. Gegen Ende wird es dann auch deutlich ja, nostalgiebehafteter und auch zu einem Punkt, bis zu einem Punkt, wo ich dann sage, ja, ich sehe den Sinn darin jetzt auch nicht, außer dass man eben nochmal ja, diesen anderen Film abfeiern will. Aber generell hat er viele eigene Ideen, die ich ihm nicht zugetraut hätte, beziehungsweise wo ich einfach keine Erwartungen hatte, ob er das überhaupt hinkriegt oder nicht. Und da war ich sehr positiv überrascht. Also da muss man Mike Flanagan das lassen, dass er sich überhaupt an das Thema rantraut. Okay, ich mache eine Fortsetzung zu so einem Kult und es dann tatsächlich stellenweise wirklich gut hinkriegt. Ich würde sagen, generell das zweite Drittel des Films sich wirklich sehr eigen anfühlt, sich nach einer eigenen Geschichte mit eigenen Figuren anfühlt. Das hat er wirklich ganz gut gemacht. Und wodurch er das natürlich auch macht, ist, dass er eine andere Sprache spricht. Also auch im Original, The Shining von Kubrick, sind zwar gruselige und auch teilweise brutale Elemente drin oder zumindest horrende Dinge, also man erinnere sich an den Fahrstuhl voller Blut und so oder an die zerstückelten Leichen von Kindern in Gängen und so, also da ist schon harter Tobak drin, die man halt aber meistens immer nur so kurz sieht und vor allem immer sehr, ja, sehr traumhaft inszeniert im Sinne von sehr unwirklich, sehr surreal. Also The Shining von Kubrick spricht deutlich mehr in Richtung ja, übernatürlich und nicht erklärbar und nicht begreifbar und irgendwie so, ja, fast eine ominöse Präsenz, die man nicht so richtig versteht. Und Dr. Sleep ist deutlich stärker in die Wirklichkeit gerufen, sag ich mal, und bezieht sich stärker darauf. Allein schon, dass er nicht in diesem Hotel spielt, sondern ja einfach dem Leben von Danny Torrance folgt. Und der Film spielt generell, ja, weit verbreitet über die USA an verschiedenen Orten. Und es gibt da teilweise sehr konkrete Gewalt auch in diesem Film und vor allem, was für viele Leute vielleicht auch besonders heftig ist, die Gewalt im Film in Dr. Sleep richtet sich gegen Kinder. Denn dieser Kult, der eben ja, Leute mit dem Shining als Ziel hat, ja, der sucht sich meistens Kinder, weil Kinder halt leicht, auch leichte Beute sind und sich nicht so sehr gut wehren können und scheinbar auch irgendwie die Gabe, das Shining im Film, ja unpraktisch im Deutschen immer noch Steam genannt, ja, dass dieses Steam ist irgendwie reiner oder besonders intensiv bei Kindern. Und dementsprechend, ja, sind ihm ihre Ziele Kinder. Und ja, ganz konkret, man kann das ganz klar sagen, auch für Leute, die zart beseitet sind und deswegen vielleicht den Film nicht gucken sollten. Der Film zeigt ganz konkret, wie Kinder ermordet werden und der hat auch gefoltert teilweise. Man sieht es jetzt nicht super explizit, aber es reicht, finde ich. Also der Film macht es doch sehr deutlich und doch sehr, ja, nahbar. Also es gibt eine Gewaltszene mit einem Kind, die wirklich sehr, sehr heftig ist und einfach richtig brutal wirkt und vor allem so unglaublich hoffnungslos für dieses Kind. Und das ist schon hart inszeniert und heftig. Es passt auch, finde ich. Es ist nicht, also es hat nicht dieses, ja, okay, so Gewaltverherrlichende oder so, sondern es macht halt super schnell und sehr, sehr effektiv diesen Kult klar und macht für uns als Zuschauer sofort klar, wie dieser Kult drauf ist und was die machen und dass es da überhaupt keine moralischen Bedenken gibt oder so. Die sind einfach knallhart drauf. Und vor allem ihre Anführerin mag ich sehr gern. Und zwar wird die gespielt von Rebecca Ferguson. Die kennt man vielleicht aus den Mission Impossible-Filmen, aus den letzteren. Wer das nicht so mag und jetzt sagt, oh, Mission Impossible ist total doof, sie ist besonders ein Highlight in diesen Filmen. Und ist an sich eine Schauspielerin, die ich gerne sehe. Und ja, sie spielt hier Rose the Hat, wie sie sich selber nennt. Die Rose mit dem Hut. Und das liegt daran, dass sie die ganze Zeit einen Zylinder trägt. Und das war etwas, was ich in den Trailern schon gesehen hatte. Und bei dem Trailer noch so dachte, uff, okay, der Böse trägt also einen schwarzen Zylinder und hat glühende Augen. Ich weiß ja nicht, ob das gut wird. Vielleicht wird das richtig, richtig übel. Und ich muss einfach ehrlich sagen, es hat für mich funktioniert. Also ihre Person wirkt für mich nicht albern oder so. Ich weiß nicht, ob das einfach auch genau so im Buch ist. Wahrscheinlich wird das so beschrieben und in einem Buch wirkt das wahrscheinlich anders. Da kann man ruhig sagen, dass jemand einen Zylinder trägt. Da ich mir das selber vorstelle, stelle ich mir das wahrscheinlich in der Regel dann schon irgendwie passend vor und denke da auch nicht ununterbrochen drüber nach in jeder Szene. Aber hier ist es halt so wirklich in jeder zweiten oder fast eigentlich die ganze Zeit trägt sie diesen Hut und sie sticht schon klar raus. Also es ist nicht ein Film, der an sich solche modischen, ja, besonderen Entscheidungen trifft. Und sie kriegen es hin. Sie kriegen hin, dass das funktioniert. Vor allem Rebecca Ferguson ist auch gut in dieser Rolle, weil sie nicht so klassisch böse ist. Sie ist nicht die ganze Zeit am böse Grinsen und Lachen. Sie hat auch diese Momente, aber sie ist auch wirklich stellenweise einfach nur, ja, in Anführungszeichen halt ein Pragmatin, die einfach so halt ja ihre Ziele hat und die halt relativ, ja, ohne boshafte Leidenschaft verfolgt. Und das, finde ich, kriegt sie ganz gut hin. Und sie kriegt es eben auch hin, diese interessante Garderobenentscheidung mit dem Zylinder, ja, plausibel zu verkaufen. Also sie machen ihr dann auch noch so komische Sachen in die Haare, wie ich dann hinterher gelesen hatte, was ich ganz witzig fand, ist, witzig, also morbide klingt es, aber sie hat in ihren Haaren und an ihren Händen und ihren Gelenken hat sie überall so kleine Kettchen und Schnüre und was auch immer. Ja, und das sind scheinbar alles Trophäen von den Kindern, die sie umgebracht hat. Das war auch relativ verstörend im Nachhinein, das zu realisieren. Aber hat sich gut eingefügt tatsächlich in den Film und hat gut gepasst, obwohl ich eben dachte, dass es vielleicht nicht so gut passen könnte. Ja, was ansonsten die Schauspieler angeht, Ewan McGregor spielt Danny Torrance die Hauptrolle. Und Ewan McGregor ist ein Schauspieler, den ich wirklich gerne mag, den ich auch gerne sehe, dessen Karriere so, ja, sehr breit aufgestellt ist und sehr gemischt. Also die meisten kennen ihn wahrscheinlich aus den Star Wars-Filmen als die jüngere Version von Obi-Wan Kenobi. Das ist so seine große Rolle, die ihn jeder kennt. Und ich fand aber auch immer ihn gut eigentlich in Sachen, die man vielleicht nicht ganz so schnell auf dem Schirm hat, wenn man jetzt nicht großer Filmfan ist. Also Trainspotting ist so das klassischste Beispiel, da ist er noch recht jung und spielt eben so einen Drogensüchtigen in Schottland. Und also der kann wirklich alles Mögliche spielen, der spielt einen Jedi, der spielt einen Junkie. Und hier spielt er ja im Grunde auch wieder einen Junkie, aber spielt eben auch wieder eine, ja, relativ verstörte Figur und so. Also es ist ein guter Schauspieler und ich finde auch, dass er an sich gut in dem Film ist. Problem ist allerdings, dass generell die Schauspieler für mich und vor allem er und seine Figur, die eigentlich super zentral und wichtig ist, er kriegt nicht so viele persönliche Charaktermomente. Also er hat nicht so viele Stellen, wo er, ja, wo wir irgendwie seine Figur komplexer verstehen und wahrnehmen. Also Danny ist in Shining ja nur ein Kind und ist ein besonderes Kind, weil er eben diese Gabe hat und auch generell, ja, fast ein bisschen autistisch wirkt daher. Und es wäre halt interessant gewesen, so weiter diesen Charakter zu erforschen, der irgendwie komplexer wird vielleicht. Und eigentlich geben sie ihm ja genug zu denken und zu tun. Also er ist alkoholsüchtig, genau wie sein Vater und muss damit ja erstmal klarkommen, dass er seinem Vater in der Hinsicht auch so ähnlich wird. Und das alles ist da, aber sie geben ihm vielleicht auch einfach wenig Bezugspersonen. Also es gibt einen Kumpel, den er im Film dann hat, aber es kommt nicht so wirklich zur persönlichen Unterhaltung und das ist frustrierend, weil es gibt mindestens eine Stelle, wo das ganz konkret so ist, also wo er diesem Freund eben auch so ein bisschen schildert, wie sein Leben war und was alles los ist. Und diese Szene beginnt, also wir sehen, wie er an die Tür des Freundes klopft und ihm eigentlich alles erklären will und also warum er so ist, wie er ist. Und dann Schnitt und dann sehen wir nicht, wie das passiert. Und das wäre, glaube ich, für mich eine wichtige Szene gewesen. Und hätte auch Ewan McGregor ein bisschen was zum Schauspielern noch mehr gegeben, weil er dann wirklich seine Figur ein bisschen dreidimensionaler macht. So ist er halt, ja, relativ schablonenhaft. Wir wissen natürlich durch den vorherigen Film, was mit ihm los ist und warum er so ist, wie er ist. Aber es wäre schön, es auch in diesem Film nochmal zu erleben und das auch wirklich bei einem Erwachsenen jetzt zu spüren. Wie hat das diesen Menschen geprägt? Wie ist er jetzt drauf? Und eigentlich ist er halt den halben Film recht betäubt durch seinen Alkoholismus und macht eigentlich nicht so viel und ist recht teilnahmslos. Und als er dann endlich klarer denkt, sage ich mal, und sich diesen Dämonen stellt, diesen Alten, und sich damit beschäftigt, dann ist scheinbar keine Zeit mehr für Charakterentwicklung, sondern dann ist der Plot so weit fortgeschritten und ja, fordert seine Aufmerksamkeit, dass wir keinen ruhigen Moment mehr haben, um uns mehr mit ihm zu beschäftigen. Und das hätte ich wirklich deutlich gerne, deutlich mehr sehen wollen. Und er hätte auch mit diesem Schauspieler gut funktioniert, weil das wirklich ein toller Darsteller ist. Aber ja, an sich trotzdem sind die Schauspieler gut. Auch das junge Mädchen, ich muss jetzt gerade kurz mal gucken, wie ich habe mir das extra aufgeschrieben. Karen heißt sie. Sie spielt Abra und Abra ist eben dieses junge Mädchen, das zu ihm, zu Danny Torrance kommt und ihm von diesem Kult erzählt und ihm davon berichtet und eben selbst das Shining besitzt. Und das Mädchen war eigentlich ziemlich gut in der Rolle. Vor allem muss man ja immer bedenken, Kinderdarsteller sind eh schon, ja, so ein bisschen Münzwurf. Man weiß immer nicht, ob die mit jeder Szene so gut klarkommen wie erwachsene Darsteller, die das einfach jahrelang schon kennen und geübt haben und auch selbst eine andere emotionale Reife vielleicht haben. Und vor allem dann Kinderdarsteller in Horrorfilmen. Das ist ja auch immer schwierig, weil, ja, inwieweit lässt man sie wissen, was sie da gerade tun? Weil man will auch diese Kinder nicht verstören und so. Ich meine, sie ist dann nicht so klein in dem Film. Also vom Alter her, weiß ich nicht, wie alt die Schauspielerin ist. Ich schätze schon, ja, 15, 16 würde ich ihr schon geben. Und dementsprechend, denke ich, wird sie das schon verarbeiten können und hat man ihr das auch richtig erklärt. Und sie nimmt einen großen Teil auch in dieser Story ein und ist schon auch ein Protagonist wirklich. Und kommt damit aber gut klar und geht nicht unter neben diesen, erwachsenen, trainierten Schauspielern wie Rebecca Ferguson als Antagonist oder eben auch neben Ewan McGregor. Sie behauptet sich da gut und das fand ich eben auch eine starke Sache. Also gutes Casting hier. Generell ist es, kann ich vielleicht generell noch einen kleinen Joke dazu bringen zu diesem Regisseur, zu Mike Flanagan. Falls ihr den nicht kennt, ich war mit dem Film, also mit dem Namen jetzt auch nicht so vertraut, hab dann nochmal geguckt, was er sonst so gemacht hat. Und der macht generell eher Gruselfilme. Das ist so sein Ding. Oculus ist ein Film von ihm, der recht bekannt ist oder halt sehr gefeiert wird. Ich habe den leider nicht gesehen. Es gibt einen anderen kleinen Film, der auch auf Netflix unter anderem zu finden ist. Der heißt einfach nur Still im Deutschen. Im Englischen, glaube ich, Hush. Da geht es um eine Frau, die taub ist und in ihrem Haus alleine lebt und dann kommt ein Einbrecher. Und sie ist halt taub und muss ja trotzdem irgendwie mit dem klarkommen und weiß immer nicht, wo er gerade ist im Haus und was los ist. Und das war ein originelles Konzept, nur dass der Film selber ist jetzt nicht die ganze Zeit super originell oder super, super stark, aber die Idee selber war ganz cool. Und den hatte ich eben zuerst von ihm gesehen. Er hat jetzt auch letztes Jahr, glaube ich, oder war das sogar dieses Jahr noch, The Haunting of Hill House, ist auch eine Netflix-Produktion, die recht gefeiert wurde, die Leute sehr, sehr gruselig fanden. Und was ich zuletzt von ihm gesehen habe, ist Gerald's Game. Das ist, wenn man sich zurückerinnert, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, mein Zeitgefühl. Gerald's Game ist einer der schlechtesten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Ich fand den wirklich unterirdisch und das Verrückte ist, Gerald's Game ist auch eine Stephen King-Verfilmung. Und generell bin ich da scheinbar auch in der Unterzahl. Das Internet und Kritiker sind sich einig, dass Gerald's Game eigentlich ganz gut war. Und ich fand ihn zum Lachen bescheuert und fand ihn völlig an den Haaren herbeigezogen. Und mich haben die Figuren nicht interessiert und die Story nicht. Und ja, es war alles irgendwie sehr B-Movie-mäßig aus meiner Sicht. Und den hat er eben auch gemacht. Und deswegen war ich natürlich schon so ein bisschen neugierig, ob ich jetzt Dr. Sleep gut finden werde, nachdem der Herr so einen Film vorher gemacht hat. Und auch das hat sich nicht so wirklich bewahrheitet. Also ich fand Dr. Sleep nicht schlecht, also nicht mal ansatzweise vergleichbar mit Gerald's Game. Also dieser Film ist deutlich kompetenter meiner Meinung nach und kommt vor allem mit einem viel höheren Druck auch noch klar, eben mit dieser ganzen Sache, Fortsetzung von Shining, oh Gott, kann das was werden und so. Und das kriegt er eigentlich auch ziemlich gut hin. Wie gesagt, auch technisch kompetent gemacht, auch manche Ideen sind auch wirklich cool umgesetzt, auch Kamerawinkel, gerade wenn die übernatürlichen Elemente kommen, da hat er ein paar kreative Ideen gehabt und hat die auch schön umgesetzt, ohne zu spoilern eben. Und ja, dementsprechend, das sind so meistens die Pluspunkte, es waren jetzt auch ein paar negative Punkte dabei, aber der größte Minuspunkt, den ich dem Film leider geben muss, ist eine Sache, die auch nicht explizit mit diesem Film zu tun hat, sondern generell mit Horrorfilmen. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber es ist ein Mantra, was ich sehr für mich verinnerlicht habe und tatsächlich für mich auch wirklich funktioniert und auch wirklich Wahrheit hat, wenn ich das teste. Und zwar die Tatsache, dass man in Horrorfilmen vor allem klare Regeln geben muss für den Zuschauer. Außer man, also es gibt zwei Szenarien bei Horrorfilmen, habe ich so den Eindruck. Es gibt diese ominösen Sachen, die sich bewusst nicht erklären, die Dinge auch nicht so klar zeigen. Und daraus entsteht der Horror, aus diesem Unbekannten. Und das ist für mich auch meistens das Beste. Und da ist natürlich, je weniger du erklärst und je weniger du deutlich machst, desto besser funktioniert es natürlich. Die Sache ist aber bei diesem Film hier, dass sich Mike Flanagan entgegen von The Shining, wo das eben alles deutlich ominöser und weniger eindeutig ist, also The Shining kann man in viele Richtungen interpretieren, was zu bedeuten hatte und welche Rolle spielt der Junge, welche Rolle spielt der Vater, welche Rolle spielt das Hotel. Und hier ist es so, diese Story hier ist deutlich klarer, weil sie deutlich mehr in die Realität gehoben wurde. The Shining spielt nur in diesem Hotel, es ist klaustrophobisch, es ist wie eine Paralleldimension, in der sich die Figuren bewegen. Und hier ist es klar, in der USA an verschiedenen Orten angesiedelt, wir sehen die Leute in Alltagsmomenten und vor allem auch sehen wir durch den Kult, sehen wir, dass gewisse Regeln etabliert werden. Also allein schon diese Tatsache, dass die scheinbar Kinder umbringen und dann irgendwie das Shining von denen ernten können in Form von Dampf oder irgendeinem Nebel oder so. Und das alles wirkt sehr viel regelbehafteter. Die fangen auch den Nebel dann in Zylindern ein und all solche Geschichten. Also so, wo man den Eindruck hat, okay, das hat hier alles Hand und Fuß und hat fast schon mathematische Grundprinzipien. Und ja, ist an sich okay, finde ich. Ich finde auch okay, dass der Film dann in diese ganz andere Richtung einschlägt und sagt, wir machen jetzt alles deutlich realistischer, deutlich klarer. Aber das Problem ist halt, dass der Film nicht klare Regeln setzt, sondern er deutet sie an und sagt so, okay, hier, das mit diesen Kultleuten, das funktioniert so und so. Und dann, ja eben, also Übernatürliches wird halt deutlich als solches inszeniert. Also es wird nicht mehr ominös gehalten, so, ja, ist das jetzt ein Geist oder ist das irgendwie, keine Ahnung, ist es tatsächlich nur irgendwie ein natürliches Geräusch im Haus oder was auch immer. Also so, wenn man halt mit einer gewissen Unsicherheit spielt, ob die Figuren sich was einbilden oder ob sie tatsächlich echten Horror wahrnehmen oder echte übernatürliche Dinge. Und in diesem Film ist es nicht ominös, sondern es ist völlig klar, wenn Leute hier ja ihr Shining nutzen oder wenn der Kult besondere Sachen macht, dann ist es sehr, sehr klar für den Zuschauer und sehr, sehr eindeutig. Und das Problem ist eben, es werden Regeln angedeutet, aber sie werden nicht zu Ende gedacht und nicht vermittelt. Und das ist so, vor allem im letzten Drittel des Films wird es dann sehr deutlich, wie das dann alles so ein bisschen in sich zusammenfällt, weil wir als Zuschauer nicht vermittelt bekommen haben, wie das wirklich funktioniert und wir deswegen auch nicht ja, mitfiebern können und sagen können, okay, jetzt mach das und das oder oh Gott, hoffentlich funktioniert das und das jetzt, weil wir gar nicht die Regeln wirklich verstanden haben und der Film das auch nicht hinkriegt, uns die zu vermitteln. Und scheinbar gibt es sehr, sehr eindeutige Regeln, die ich eben jetzt nicht so ganz erwähnen kann, weil ich sonst den Film sehr vorweggreifen würde. Aber ja, das ist der größte Minuspunkt tatsächlich und ich werde in einem Spoiler-Teil auch noch erklären, was ich genau damit meine. Ein weiterer Punkt, der dem Film nicht gut getan hat, es gibt ein paar Rückblicke. Also der Film beginnt auch mit einem Rückblick zu dem kleinen Danny Torrance, eben wie er noch, also eine Szene aus Shining wird einfach nachgestellt und sie wird neu gedreht. Also wir sehen tatsächlich einen neuen Kinderdarsteller als Danny und das fand ich nicht schlimm, sondern dachte mir, okay, erstens ist es wirklich extrem authentisch nachgestellt, das sieht wirklich exakt gleich aus. Nur, dass es halt ein anderes Kind ist. Aber ich dachte mir, gut, mit diesem Kind, es gab dann auch mehrere Szenen noch in seiner Vergangenheit. Wir sehen noch ein paar Szenen, die nach The Shining spielen, die mit dem Kind zu tun haben. Aber das ist alles so die ersten 10 Minuten vom Film. Und diese ersten 10 Minuten hat es aber wohl gebraucht. Also man musste hier auch Sachen etablieren für diese Figur. Und die habe ich auch verstanden und die waren für mich auch sinnvoll. Und deswegen habe ich das sofort akzeptiert. Hey, klar, ihr dreht neue Szenen mit den alten Figuren. Und auch so wie die Figuren, also es sind halt die Figuren zum Zeitpunkt von The Shining 1980. Und natürlich habt ihr keinen Jack Nicholson mehr, der so aussieht wie früher. Ihr habt keine Shelley Duvall mehr, die so aussieht wie früher. Und Danny Torrance, der Kinderdarsteller, ist heute irgendwie über 40. Das haut natürlich nicht hin. Also ist mir klar, man nimmt neue Schauspieler. Finde ich auch tatsächlich viel besser, als die alle wieder digital zu verjüngen oder künstlich zu erschaffen. Muss ich wirklich sagen, das hat der Film nicht einmal gemacht. Und das ist ein großes Lob von mir an dieser Stelle, dass man das nicht getan hat. Ob das jetzt am Budget lag oder was auch immer, ich finde es gut, dass man es umgangen hat und gesagt hat, nein, das machen wir nicht. Das haben wir auch irgendwie 100 Jahre im Film hingekriegt, das nicht zu tun. Und dass jetzt überall penetrant Leute verjüngt werden, egal wie gut es aussieht, das mag schon funktionieren. Und ich lasse es mir ja auch an sich für kurze Sequenzen eingehen. Aber das ist auch ein Grund, warum ich ein bisschen skeptisch grundsätzlich gegenüber dem neuen Film von Martin Scorsese bin, The Irishman, weil er dort für, soweit ich das im Trailer begreife, für lange Strecken Robert De Niro einfach verjüngt um 30 Jahre oder so. Und ich bin jetzt nicht mal jemand, der Schauspieler sein will oder so, aber ich finde es auch einfach komisch, dass wir eine Industrie jetzt da haben, die sich nicht weiterentwickelt und nicht sagt, okay, lass ein neues Talent dahin, lass jemand Neues diese Rolle spielen. Und in der alten Version spielt es halt ein anderer Schauspieler. Es hat immer funktioniert und die Zuschauer haben nie gesagt, oh Gott, ich kann das nicht angucken, ich verstehe ja gar nicht, wer ist. Es war immer in Ordnung für alle Zuschauer. Und jetzt plötzlich ist man so erpicht darauf, die Technologie zu benutzen und die ganze Zeit alles digital zu erstellen. Und es hat immer eine gewisse Fakeness. Es ist immer so ein bisschen, es bringt einen raus, vor allem wenn man halt gerne Filme guckt, erkennt man das ja auch. Man weiß es ja dann auch. Also man kann da ja auch niemanden hinters Licht führen. Es gibt ein paar Filme, die irgendwie bewusst dann über 10 Jahre, 12 Jahre gedreht wurden wie Boyhood, um tatsächlich denselben Schauspieler in unterschiedlichen Altersstufen zu zeigen. Aber in der Regel wird das ja nicht so gemacht. Und das heißt, wir als Zuschauer wissen ja immer, wenn wir dann plötzlich einen jungen Robert De Niro sehen, wissen wir immer, ja, der ist eigentlich gerade so 60, 70 Jahre alt. Ist ein bisschen weird, da jetzt einen 30-Jährigen zu sehen. Und das ist eindeutig keine alte Aufnahme, sondern da steht jetzt eine digitale Figur in gewisser Form vor einem. Und das ist irgendwie komisch. Also ich finde es unangenehm. Also mich bringt es auch manchmal raus aus dem Film. Und dementsprechend fand ich das gut bei Dr. Sleep, dass das nicht gemacht wurde. Es gibt eben einige Rückblicke. Und diese Rückblicke, wenn sie neue Szenen erzählen, finde ich das erst recht in Ordnung. Da würde ich auch sagen, ja, passt. Ihr wollt jetzt eine Szene zeigen, die halt nicht damals 1980 entstanden ist, also nehmt ihr neue Schauspieler. Verstehe ich. Absolut, ist für mich klar. Was ich nicht verstehe, ist, der Film kriegt diese Hommage wirklich, wie ich anfangs gesagt habe, lange gut hin. Und dann irgendwann gibt es Rückblicke, und das ist jetzt kein Spoiler oder so, weil das ist halt The Shining, und der Film bezieht sich stark auf diesen ersten Teil. Und wir bekommen eben im Film ein paar Rückblicke zu alten Momenten aus The Shining und nicht Momente aus einer anderen Perspektive oder eine neue Szene, die es damals nicht gab, sondern wir kriegen exakt die gleichen Szenen in der gleichen Kameraeinstellung, in den gleichen Dialogen, einfach, ja, im Grunde ein Rückblick, und das sind dann neue Schauspieler. Und das war für mich komplett weird, und ich hätte es einfach vermieden, wenn ich sie gewesen wäre. Meistens sind diese, also die Rückblicke sind auch in der Form, also alle Rückblicke, die einfach nur alte Szenen nochmal zeigen, sind alle unnötig. Ich hätte nicht eine davon gebraucht. Also das ist so, nee, warum? Und das Problem ist auch einfach, wenn man halt so einen Kultfilm hat, das ist einfach keine schlaue Idee. Wenn das jetzt ein Film wäre, den kaum einer kennt und wo auch die Schauspieler, die diese Rollen gespielt haben, nicht super berühmt dafür sind. Aber Jack Nicholson, ich ersetze doch keinen Jack Nicholson. Das ist für mich einfach komplett strange, wenn man dann plötzlich eine Szene hat mit ihm, eine Originalszene aus The Shining, die man einfach nochmal nachgespielt hat. Ich weiß nicht, warum er das getan hat, warum er nicht dann sogar die Eier hatte und einfach die alten Szenen benutzt hat. So, ich glaube, ich hätte das sogar noch eher akzeptiert, oder ich hätte dann vielleicht zumindest mich entschieden, das aus einer anderen Kamerasperspektive nochmal neu zu drehen, so dass man zum Beispiel die Gesichter von vorne nicht sieht oder sowas, oder nur aus der Entfernung oder so. Das hätte für mich den ähnlichen Effekt gehabt und hätte ebenso die Botschaft rübergebracht, aber es wäre halt nicht dieser Moment gewesen, wo ich mir als Zuschauer und als Fan des alten Shinings denke, oh, okay, das ist exakt die Szene aus The Shining. Oh, das sind andere Schauspieler gerade in Kostümen, die diese Szene spielen. Es war für mich mega strange. Das war wie ein billiges Theaterstück gucken an der Stelle. Und ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Neue Szenen, wie gesagt, kein Problem. Es gibt ein paar neue Szenen mit Danny, wie er als Kind weiterlebt nach den Ereignissen von Shining. Für mich völlig okay, völlig logisch. Das will man zeigen, das will man machen. Da wird auch eine Wendy wird neu gecastet, also die Mutter von ihm. Wie gesagt, das ist alles ganz am Anfang vom Film, das ist die ersten 10 Minuten, keine Sorge, ich mache hier den Film nicht kaputt. Die wird auch gezeigt, kommt nochmal vor, ist eine neue Schauspielerin, ist für mich völlig in Ordnung, völlig klar, dass man das machen musste. Aber dreht nicht alte Szenen nach, das ist einfach nicht so schlau. Aber ja, wie gesagt, das war auch noch etwas, was mich sehr rausgebracht hat. Und was mich generell wirklich gestört hat bei dem Film, muss ich sagen, ist der Soundtrack. Ich bin da auch jemand, der darauf achtet vielleicht. Ich finde Soundtrack ist ein sehr wichtiges Thema bei einem Film, das macht sehr, sehr viel aus. Das ist im Grunde wie ein weiterer Darsteller im Film, der einfach in fast jeder Szene vorkommt natürlich, also dementsprechend wichtig ist. Und in diesem Film, in Dr. Sleep, ist der Soundtrack die ganze Zeit, es ist eine sehr bestimmte Entscheidung, die man getroffen hat. Und ich finde, sie hat nicht so ganz funktioniert. Und zwar ist der Soundtrack über weite Strecken immer wieder, simuliert der so einen Herzschlag. Also ganz lange Abschnitte in dem Film, immer und immer wieder, werden mit so einem ganz starken Bum-Bum, Bum-Bum, Bum-Bum unterlegt. Und das klingt erstmal recht stimmungsvoll, und es kann auch stimmungsvoll sein. Der Herzschlag als Element in einem Soundtrack ist jetzt auch nicht das erste Mal oder so, dass man das in einem Film benutzt. Und es kann oft sehr effektiv sein und macht auch was mit uns als Zuschauer, weil ein Herzschlag ist was Urmenschliches, und damit können wir uns alle identifizieren, und da haben wir alle was. Also das macht sofort was mit uns. Die Sache ist die, erstens, wenn man es zu viel und zu breit benutzt, also dieser Film benutzt es zum Beispiel nicht immer nur für besonders intensive und spannende Szenen, sondern der Film benutzt es wirklich sehr, sehr penetrant. Teilweise in Dialogszenen ist nebenbei dieser Herzschlag zu hören. Und es hat mich rausgebracht. Es war so oft und so penetrant, dass es eben für mich einfach nicht funktioniert hat. Es war eine Idee, die man hier hatte und die man auch durchgezogen hat und die mich wirklich gestört hat und ja, also auch den Rhythmus des Films irgendwie einfach, ja, aufgebrochen hat, aber nicht in eine sinnvolle Art und Weise, meiner Meinung nach. Ja, und das andere habe ich ansonsten alles besprochen, also auch Ewan McGregor, dass er eben leider nicht so viele persönliche Momente als Danny hat, das ist ein bisschen schade. Ja, und so viel mehr kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, ohne wirklich dann konkret zu spoilern. Und jetzt ist die Frage, so würde ich den Film empfehlen, bevor ich jetzt dann über ein paar inhaltliche Dinge rede. Wenn man ein großer Shining-Fan ist und sagt, Shining ist so ein Meisterwerk und oh Gott, und ich will nicht, dass das irgendeiner anfasst, dann guckt euch auch keine Fortsetzung an. Ich selber bin großer Shining-Fan. Ich liebe The Shining von Kubrick. Ich finde den ganz, ganz großartig. Man muss einfach mit der richtigen Einstellung reingehen. Ich bin mit keinen Erwartungen in Dr. Sleep gegangen. Ich habe mir gedacht, okay, ich gucke mir das jetzt mal an. Ich darf auf keinen Fall erwarten, dass es so einschlägt wie dieses Meisterwerk, was eben, wenn man irgendwo eine Liste mit den 50 wichtigsten Filmen hat, dann ist da Shining drauf. Und die Erwartung zu haben, dass ein neuer Film das erreichen kann, ist halt nicht fair. Das wäre nicht fair gegenüber diesem Film, das wäre nicht fair gegenüber dem Regisseur Und wie gesagt, es gibt eine Buchvorlage dazu. Das heißt, rein offiziell macht eine Fortsetzung schon Sinn. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, man hätte sich dann doch an manchen Stellen weiter entfernt vom Original und hätte dann noch konsequenter gesagt, wir machen hier keine Hommage. Stellenweise gelingt es ja ganz gut und man ist stellenweise wirklich was ganz Neues, eine ganz eigene Geschichte, die im selben Kosmos spielt. Und teilweise ist sogar eben dieser Nostalgiefaktor angenehm und teilweise ist er auch gut, ist die Balance gut. Aber teilweise ist er halt einfach zu offensiv und zu penetrant. Und deswegen ist der Film so ein, er ist wirklich so eine klassische, er ist ein Mixed Bag. So, ist nicht so ganz klar, was man jetzt dazu sagen kann und was man davon halten soll. Er ist nicht schlecht gemacht an sich. Ich finde auch die Geschichte an sich interessant. Dem Film hätte es gut getan, sich etwas mehr von Shining von Kubrick zu distanzieren. Vielleicht hätte man sogar sagen sollen, man macht The Shining und Dr. Sleep als Doppelfeature komplett neue Filme. Und auch dieser erste Shining dann, also den man dann dreht, das ist auch nicht mal dann, das wäre dann nicht mal so dieser klassische Fall von einem Hardcore-Remake gewesen, was ich ja auch nicht mag, dass man immer alle Klassiker nochmal neu macht. Das Geniale, was man ja hätte tun können, wäre, dass diese neue Version von Shining, dadurch, dass sie ja nicht, also Kubricks Version ist nicht sehr nah am Buch, das heißt, wenn man eine neue Version von Shining dreht und direkt dann mit einem zweiten Teil schon so am besten am Stück dreht, dann kann man nämlich auch alle Szenen super schon nutzen mit dem Kind und muss nicht irgendwie 40 Jahre später ein neues Kind casten. Wenn man das als Doppelfeature dreht, das schon so anlegt und sich generell wieder stark am Buch orientiert, dann ist es fast ein neuer Film, weil eben wirklich, soweit ich das verstanden habe, in Kubricks Version ganz, ganz viel fehlt, was im Buch drin ist und große Buchfans von Stephen King damit deswegen eh nicht so zufrieden sind. Ich mag den Film sehr gern für das, was der Film ist, aber der Film, selbst ich habe das realisiert, als ich mich ein bisschen reingelesen habe, der Film von Kubrick und das Buch von Stephen King, das sind zwar sehr unterschiedliche Geschichten an sehr, sehr vielen Punkten. Einzelne Kernelemente sind gleich, so keine Ahnung, dass irgendwer da mit einer Axt verfolgt wird, ja, das gibt's in beiden Teilen und ja, es gibt ein Hotel mit Geistern drin, aber oder mit übernatürlichen Kräften, aber es wird völlig unterschiedlich ansonsten aufgezogen. Und ja, vielleicht wäre man schlauer gewesen und hätte dann hier einfach gesagt, wir machen einen neuen Shining-Film, der sich am Buch orientiert und drehen direkt dahinterher Dr. Sleep, diese Fortsetzung. Und dann wäre das alles so, ja, aus einem Guss gewesen. So haben wir halt diesen einen Kultfilm vorneweg, der einen sehr bestimmten Stil hat, der auch eine sehr bestimmte Thematik verhandelt. Und dann haben wir Dr. Sleep, der so diese Brücke versucht zu schlagen, aber es ist ein Spagat, der unmöglich ist. Also man kann nicht sich einerseits ganz weit weg vom Buch orientieren und sagen, okay, wir orientieren uns an diesem Film, der eigentlich das Buch sehr stark verfremdet oder sehr fremd interpretiert hat. Und gleichzeitig wollen wir aber jetzt der Buchvorlage des Autors, diesem zweiten Teil, auch noch gerecht werden. Und das zusammenzubringen, es funktioniert für mich nicht immer ganz. Dementsprechend, es ist kein schlechter Film. Es ist auch ganz nett, dass es kein, er hat nicht viele Jumpscares oder so. Also er ist nicht ganz so platt und klassisch inszeniert wie heutige Horrorfilme. Es leider oft sind gerade die kommerziell erfolgreichen. Aber man darf halt einfach nicht zu viel erwarten, würde ich sagen. Das soweit spoilerfrei. Und jetzt rede ich noch ein kurzes Stück über Dinge, die halt ja explizit in diesem Film passieren, die eben Handlungselemente auch ganz klar vorweggreifen. Und dementsprechend für alle, die den Film sehen wollen, ohne diese, ja, diese Impressionen, ohne diese Infos, müssen jetzt leider abschalten und kommen vielleicht wieder, wenn sie den Film gesehen haben. Spoiler Warning. Ja, und zwar, was ich ansprechen will, sind eigentlich nur zwei Dinge, die aber eben sehr explizit wären. Zum einen macht der Film sehr sonderbare Easter Eggs. Ich spreche sowas sonst nicht an, weil Easter Eggs ja meistens was sind, was sehr dezent ist. Das sind so kleine Anspielungen, die irgendwo im Film versteckt sind und die nur ein sehr geübtes Auge erkennt. Dieser Film ist da aber leider nicht so subtil und das hat mich sehr rausgebracht. Zum einen ist die Hausnummer von dem Haus, wo Abra wohnt, also das Mädchen, was ja dann Danny Torrance hilft, ja, die wohnt in dem Haus mit der Hausnummer 1980. 1980 ist ja das Veröffentlichungsdatum von The Shining, von der Kubrick-Version. Das ist einfach nicht sehr dezent. Das ist auch nicht sehr dezent inszeniert. Also, wenn das jetzt irgendwo im Hintergrund wäre, würde ich es gar nicht merken. Also, ich bringe gleich ein Beispiel, wie man Sachen auch nicht merkt, wenn man nicht absolut informiert ist oder auch nicht darauf achtet. Ich habe nicht darauf geachtet, ob es Easter Eggs gibt, aber diese Kamera setzt ein, zeigt dieses Haus und zeigt erstmal vorne das Gartentor, wo dick und fett draufsteht, 1980, und filmt dann hoch zum Haus. Und es gibt nichts, was mich ablenkt von diesem Easter Egg. Es ist prominent und direkt im Vordergrund. Und solche Sachen sind dann schon irgendwie zu offensiv, finde ich. Also das muss nicht sein. Das bringt mich nur aus dem Film raus kurz. Und warum? Also das muss man nicht machen. Und das ist auch nicht das einzige Mal, dass es so ist. Es gibt einen viel stärkeren Moment, und den ich wirklich halt störend empfinde. Und der halt, egal wie man ihn jetzt rechtfertigt, finde ich, entweder ist es ein sehr plattes Easter Egg oder es ist einfach kein sehr subtiler Film an der Stelle. Und zwar hat ja Danny Torrance auch sein Jobinterview. Er will ja in diesem, oder was heißt er will, er kriegt die Möglichkeit, in diesem Hospiz zu arbeiten und nimmt diese Möglichkeit auch wahr und muss eben zum Jobinterview, ganz normal. Und natürlich gibt es so ein bisschen die subtile Ebene, die das Ganze hat, ist, dass Danny dieses Jobinterview hat und dieser Job, wenn er den endlich annimmt, das wird sein Leben verändern. So generell ist sein Leben gerade im Umbruch. Also er kriegt sein Leben wieder auf die Reihe, sein Leben, ja, gerät in neue Bahnen und er wird sich neuen Herausforderungen stellen. Und genauso hat im Original Shining das Jobinterview von Jack ganz am Anfang des Films, hat auch dessen Leben in neue Richtungen gelenkt. Nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren. Aber diese Symbolkraft dieses Jobinterviews und dieses, hey, ich nehme einen neuen Beruf an, die Symbolkraft ist da und das wäre subtil genug. Der Film traut aber scheinbar nicht dem Zuschauer zu, diese subtile Anspielung auch so zu erkennen. Sondern was der Film macht, und das hat mich so rausgebracht, weil ich wirklich dann 5 Minuten drüber nachgedacht habe, warum tut der Film das gerade? Und zwar sitzt Ewan McGregor, als er sein Interview hat, als Danny Torrance für diesen Beruf, für diesen Job im Hospiz wohlgemerkt, nicht in einem Hotel. Er sitzt im Büro des, ja, Geschäftsführers, keine Ahnung, des Boss, und redet mit dem. Und das Büro ist exakt dasselbe Büro wie in The Shining im Overlook Hotel, als Jack dort sein Interview führt. Und es hat mich so rausgebracht. Und vielleicht merkt es nicht jeder, das kann schon sein, aber wenn man es merkt, und dann ist es so offensichtlich. Es ist kein Easter Egg, es ist nicht dezent, sondern der gesamte Raum, soweit man ihn überblicken kann, ist komplett gleich. Und ich habe im ersten Moment sofort gedacht, so, hey, warte mal, was? Der sitzt hier, wieso sitzt der jetzt im Overlook Hotel? Was ist denn jetzt los? Weil, ist es noch offen? Hey, ich dachte, er hat gesagt, das ist nicht mehr offen. Und also ich habe einfach dem Film auch an der Stelle nicht mehr folgen können, sondern habe mir einfach nur gedacht, warum? Was ist denn jetzt los? Träumt er gerade? Also ich habe wirklich gedacht, das ist ein Traum und letzten Endes ist es gar nichts. Und diese, vor allem ärgert es mich deswegen oder deswegen fand ich es schade, weil das keinen Sinn ansonsten hat. Außer eben, wenn man jetzt das so interpretieren will oder so argumentieren will, ja, das ist eben diese, das soll ja symbolisch zeigen, dass dieser Beruf und diese Bewerbung jetzt auch für ihn sehr schicksalsträchtig ist und sein Leben verändern wird, genau wie Jack damals. Ja, aber ich würde sagen, das überhaupt kann man auch so verstehen. Dazu braucht man nicht, denjenigen ins exakt gleiche Zimmer zu setzen. Das ist einfach nur ein Moment, wo man das Publikum nicht ernst nimmt und dem Publikum vielleicht nicht zutraut, das zu kapieren. Oder aber eben, und das wäre noch schlimmer, man ist so der Nostalgie verpflichtet und so sehr darauf bedacht, immer wieder schön eine Hommage einzubringen an vielen Stellen im Film. Und deswegen aus Jux und Dollerei, ja eben, dieses Büro komplett nachbaut. Und keine der Entscheidungen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, finde ich gut. Ich finde das alles nicht so richtig stabil. Und vor allem ist es halt in The Shining, ist dieses Büro auch, da merkt man halt auch diesen Unterschied von Klasse. Das muss man einfach sagen, Shining ist halt, und Kubrick ist halt einfach ein Meister. Und das ist genau der Unterschied. Dieses Büro könnte man ja theoretisch auch in The Shining weglassen. So, man könnte auch einfach nur Jack am Telefon zeigen, hey, ich habe den Job bekommen. Aber nein, der sitzt in diesem Büro, wir sehen ihn als noch einen, ja, relativ normalen Mann, der einfach, ja, diesen Job jetzt annehmen will und ihm werden gerade alle bösen Geschichten erzählt über das Hotel und er sagt, hey, ich komme damit klar, passt schon. Und dieses Büro sehen wir ja im Verlauf von Shining immer wieder. Wendy geht da später rein, um zu funken, um eben mit der Bergwacht oder so zu sprechen, mit der Forstwirtschaft oder so. Und das ist auch noch alles okay, sie funkt mit denen, quatscht ein bisschen, geht wieder. Und ich glaube, das nächste Mal, dass wir das Büro sehen, ist wieder Jack in diesem Büro. Nur mittlerweile ist er völlig geisteskrank und manipuliert dieses Funkgerät, damit seine Familie nicht mehr Hilfe holen kann. Und so kommt dieser Raum immer wieder vor und hat immer wieder, ja, zeigt so einen Verfall auch dieser Menschen, die jetzt im Overlook Hotel sind. Und dadurch hat das eine Symbolkraft, diesen Raum immer wieder zu zeigen. Wenn ich jetzt genau diesen Raum in diesem Remake bringe, in dieser Fortsetzung bringe und ihn aber auch nur einmal kurz vorkommen lasse und ihn einfach nur als Referenz benutze, ja, dann entgleist der Film für mich da ein Stück weit. Und das hat der Film eben manchmal, also dieses 1980, diese Hausnummer, das ist mir eben auch zu penetrant. Aber eben vor allem dieses Jobinterview, dieser Raum, diese komplette Nachstellung, dieses, ja, Rekreieren, ich fand es schrecklich und ich habe nicht verstanden, warum das sein muss. Aber ja, deswegen, damit komme ich auch ein bisschen in diesen letzten Kritikpunkt, den ich habe, der eben auch spoilermäßig ansonsten wäre, ist eben, ja, diese Grenze zur stilvollen Hommage, die wird halt nicht immer eingehalten. Also, sogar entgegen der Buchvorlage teilweise, also soweit ich das weiß, die Overlook-Geister zum Beispiel oder dass das Labyrinth nochmal so offensiv vorkommt. Und dass wir, also auch bei den Overlook-Geistern, dass wir nochmal die Kinder sehen, diese zwei Mädchen, und die nochmal sagen, Danny, spiel mit uns. Und dass die alle nochmal auftauchen. Es ist so ein bisschen, keine Ahnung, wie so einem Avengers-Film, wenn dann, hey, und den kenne ich auch, und den kenne ich auch, und den kenne ich auch. Und das war mir einfach too much. Das war nicht subtil. Und eben, das ist vor allem alles am Ende vom Film, eben auch das Labyrinth, dass es nochmal so dominant inszeniert wird, ist halt so, ja gut, jetzt befindet ihr euch eigentlich in dem anderen Film, ne? Also jetzt ist alles an Originalität ist jetzt weg. Ihr benutzt jetzt einfach bekannte Bilder, was ja ein Stück weit ja auch schön ist. Ein Stück weit ist es ja, es ist eben so ein zweischneidiges Schwert. Es ist natürlich als Fan von The Shining schön, diesen Callback zu haben. Und ich finde, sie haben ihn auch am Anfang, gerade im Finale, wenn sie zum Overlook Hotel fahren, teilweise nutzen sie ihn ja stilvoll. Und zwar sehen wir am Anfang, wenn sie zum Overlook Hotel fahren, sehen wir nochmal diese Landschaft. Und es ist exakt so wie in The Shining und ist genauso gedreht. Und ich dachte halt einfach, ja krass, die haben das echt exakt nachgedreht. Keine Ahnung, wie die das hingekriegt haben 40 Jahre später, aber okay. Und habe dann hinterher gelesen, dass sie einfach tatsächlich an der Stelle Originalaufnahmen aus The Shining benutzt haben und die digital verändert haben. Also künstlich Schnee eingefügt haben, das künstlich bei Nacht spielen haben lassen. Und ich habe es nicht gemerkt, ich fand es ziemlich gut. Und das ist ja dann eine Hommage an der Stelle. Aber es ist halt, ja, es ist nur eine Stimmung, die kurz vermittelt wird. Es ist nur so ein, oh, du weißt jetzt, was kommt und du weißt, worauf man sich jetzt einstellen muss. Und das hat für mich noch funktioniert. Aber dann im Hotel sind sie so offensiv und so plakativ und auch platt, meiner Meinung nach, mit ihren Referenzen. Das hilft dem Film halt leider gar nicht. Ob jetzt da einfach nebenbei mal kurz irgendwie der Blutfahrstuhl aufgeht, ohne irgendwie große signifikante Bedeutung, oder eben die Zwillinge nochmal rumlaufen und so, das ist dann alles so offensiv. Und das Schlimmste daran, oder das schlimmste Easter Egg, meiner Meinung nach, was wir überhaupt machen konnten, und da weiß ich eben nicht, ob es im Buch auch so ist, vielleicht ist es da genauso in Dr. Sleep, dann finde ich es auch da komisch, weil natürlich ist das ein sehr, sehr bekanntes Bild, wenn Jack Nicholson in The Shining mit dieser Axt humpelnd durch die Gegend läuft, das ist super bekannt, das ist so, ich würde sagen, das ist so eine Top 10 der bekanntesten Filmfiguren, ist das wahrscheinlich drin, irgendwo ganz oben ist Darth Vader und irgendwo in dieser Top 10 ist auch Jack Nicholson mit dieser Axt, wenn er durch die Gegend humpelt und rumruft oder eben durch diese zerbrochene Tür durchguckt und schreit, hier ist Johnny. Das ist einfach super, super bekannt. Und am Ende entscheidet sich der Film dafür, dieses Bild nochmals neu zu wecken, und es tut dem Film nicht gut. Denn am Ende, auch entgegen für mich jeder Logik, wird ja auch Danny Torrance, also Ewan McGregor, nochmal vom Hotel übernommen und das Hotel gewinnt die Macht über ihn, was für mich generell schon logisch nicht ganz nachvollziehbar, weil das ist ein Mensch, der bereits als Kind diesem Ort widerstanden hat und sich diesem Ort widersetzen konnte, in gewisser Weise natürlich, soweit es ein Kind kann, und sich dagegen behauptet hat, gegen diese bösen Geister. Und jetzt, 40 Jahre später, der Film rechtfertigt es wahrscheinlich so mit seinem, ja, er hat jetzt Alkohol getrunken und er ist jetzt einfach kein reines Shining mehr oder so. Ja, jetzt kann er sich also nicht mehr dagegen wehren und dann wird Ewan McGregor eben plötzlich böse und trägt die Axt in der Hand. Auch die hat er aus völlig nichtigen Gründen, hat er die bei sich. Es bringt überhaupt nichts. Das Einzige, was sie bringt, die Axt, ist, dass er damit verletzt wird. Und ja, dann läuft er mit dieser Axt durch dieses Hotel, ist am Bein verletzt und deswegen humpelt er und versucht, ein anderes kleines Kind mit der Shining-Gabe umzubringen. Und da spätestens war für mich dann so, okay, sorry, das ist mir einfach viel, viel, viel zu krass. Das ist so übertrieben gerade und so offensichtlich einfach nur, ihr wollt einfach gerne auch nochmal diese Szene haben oder ihr wollt nochmal einmal gerne jemanden durchs Overlook-Hotel laufen lassen mit einer Axt in der Hand. Und das ist schade, weil technisch ist es am Ende toll gemacht alles. Also vor allem diese, wie sie dieses Hotel wieder nachgestellt haben, das alles wieder neu aufgebaut haben, diese Sets, das ist absolut großartig. Ich finde das so faszinierend, wie man etwas so 40 Jahre so originalgetreu nachbauen kann an vielen Stellen. Wirklich, wirklich starke Leistung. Und dann geht es leider unter in all diesen. Also das hätte ja gereicht, das Hotel selber in seinem runtergekommenen Zustand, das ist Hommage pur. Und das ist aber eine Hommage, die eben verblasst ist, die nicht versucht, das alles nochmal genau nachzubauen. Und das versteht man auch als Zuschauer dann so. Diese Zeit des Overlooks ist vorbei und da wird jetzt noch ein letztes Mal ein bisschen Leben eingehaucht. Ja, ein bisschen Leben. Aber dass am Ende dann unser Protagonist auch ja kurz böse wird und mit der Axt durch die Gegend humpelt. Nein, danke. Das musste echt nicht sein für mich. Das fand ich sehr schade. Generell, dass der Film gerade im letzten Drittel ein paar eigenartige Entscheidungen macht, auch mittendrin diese Action-Szene mit dieser Schießerei, auch wieder übrigens ein Beispiel dafür, dass der Film seine Regeln nicht so ganz klar gemacht hat. Denn am Anfang inszeniert der Film diesen Kult, den Knoten, glaube ich, nennen sie sich einfach, ja, die werden inszeniert als ja, Überwesen und es wird auch mehrmals betont, dass sie nicht mehr wirklich Menschen sind und ja, lange, lange leben werden. Ja, und dadurch habe ich so ein bisschen geschlossen, okay, die sind also nicht mehr ganz menschlich und übernatürlich und haben besondere Kräfte. Und plötzlich wird aber klar, dass die von ganz normalen Kugeln einfach getötet werden. Natürlich hat der Film nicht gesagt, dass sie das nicht werden, aber für mich war es ein bisschen verwirrend so plötzlich, wieso die einfach draufgehen. Weil das würde ja auch implizieren, dass diese Leute, einer von ihnen ist ja scheinbar so alt, dass er sich noch von Königen und Kaisern ernährt hat und ja eben seit hunderten von Jahren lebt. All diese Leute sind scheinbar nie in Unfälle geraten oder irgendwas. Die haben also immer echt ewig weitergelebt. Es war für mich einfach ein bisschen eigenartig. Und das war wieder ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, ah, dieser Film hat seine Regeln nicht wirklich sauber etabliert. Und deswegen macht am Ende dann für mich als Zuschauer einiges keinen Sinn mehr. Es macht für mich auch keinen Sinn, wieso Rose Danny angreift am Ende und versucht, sein Shining zu stehlen und damit automatisch die Geister freigesetzt werden oder auch meinetwegen, selbst wenn Dan sie frei lässt, das ist ja auch schon sowas, das ist überhaupt nicht erklärt worden im Film. Es ist, in keinster Weise wird uns als Zuschauer klar gemacht, was dieses in Kästchen sperren bedeutet und wie das funktioniert. Was am Anfang okay war im Film, weil man sich einfach nur dachte, okay, das ist nur eine Metapher dafür, dass Dan versucht, damit klarzukommen und diesen Horror in seinem Leben akzeptiert und ihn einordnen kann und ihn in seine Vergangenheit packen kann. Und da tut gut dieser Teil. Und er wird ihn nicht mehr heimsuchen. So habe ich das am Anfang verstanden. Das war interpretativer, es war offener gestaltet. Fand ich okay. Muss jetzt keine klaren Regeln für mich haben. Aber dann kommt das am Ende alles zurück. Und dann merkt man plötzlich, oh shit, also das war scheinbar ein wichtiges Plot-Element. Aber ihr habt mir überhaupt nicht begreifbar gemacht, wie das Ganze funktioniert. Wie läuft das? Wieso sperrt er die in Kästchen ein? Und warum kommen die aus den Kästchen raus? Und warum sind sie dann plötzlich wieder tatsächlich leibhaftig scheinbar da und können auch Leute angreifen. Das war zum Beispiel auch was, was sie nie in The Shining gemacht haben, die Geister. Sie haben immer interagiert mit den Leuten. Also im Sinne von, sie haben mit ihnen gesprochen, man konnte sie sehen, man konnte den Blutfahrstuhl sehen, man konnte die Mädchen auch sehen. Aber gerade direkter physischer Kontakt wurde nicht hergestellt in der Regel. Das einzige Mal in Shining, wo die Geister etwas wirklich tun, etwas, was ja, von ihnen verlangt, wirklich mit der Realität zu interagieren, ist, als sie Jack aus dem Lager rauslassen. Und auch das sehen wir extra nicht. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig in Shining, dass wir das alles nicht sehen, sondern das alles so ein bisschen uns zusammenreimen müssen. Und ja, in dieser Fortsetzung in Dr. Sleep plötzlich kommen so irgendwie die Zombie-Avengers aus Danny raus. 12 Leute oder so und so ein schönes Best-of. Die zwei Mädchen stehen da und der rassistische Butler und keine Ahnung, also das war so willkürlich und plötzlich greifen die andere an und reißen ihr irgendwie die Haut vom Leib und das war dann so, ich habe überhaupt nicht verstanden, was das jetzt soll. Es wird ja nicht mal klar gemacht, warum man überhaupt zurück ins Overlook-Hotel dann gehen muss. Weil wenn Dan diese Geister in sich trägt und diese Geister also aus sich rauslassen kann, wenn sie sein Shining klaut, das hätte er ja dann überall machen können. Warum müssen sie dafür zurück ins Overlook-Hotel? Natürlich kann man versuchen, da jetzt zu erklären und zu sagen, ja nein, und das, er kann die Geister nur rauslassen und die Geister sind auch nur wieder so stark, weil sie jetzt im Overlook-Hotel sind. Aber all das hat der Film mir nicht erklärt, aber trotzdem hat der Film mir zu Beginn klar gemacht, hey, wir erklären alles und alles folgt jetzt gewissen Regeln. Es gibt irgendwelche Metallzylinder, in denen wir Shining Steam ja, lagern können. Also damit spielt der Film ja die ganze Zeit auf klare Regeln an und auf klare Systeme und ja, letzten Endes erklärt er nichts davon. Er erklärt auch nicht, wer dieser Kult ist, dieser Knoten, was das für Leute sind, warum die überhaupt irgendwie durch dieses Ritual plötzlich ewig leben und all das ist aber so frei von mysteriösen Ansätzen. So all das sehen wir so eindeutig und so unmissverständlich. Und deswegen erwarte ich halt als Zuschauer dann, dass das irgendwie eine Regel hat oder eine Logik. Und ja, das kriegt der Film leider nicht hin. Das ist im Shining einfach deutlich besser gelöst, dass wir auch zwar Dinge auch sehen, aber immer durch diesen Schleier des Ominösen und des, ja, des Nicht-Erklärbaren. Und dadurch, dass das aber in Shining konsequent so ist, akzeptieren wir es als Zuschauer und wir akzeptieren, dass wir diese übernatürliche Welt nicht begreifen können, denn sie ist nicht begreifbar. Und in Dr. Sleep ist sie scheinbar und scheinbar gibt es ganz klare Methoden, mit all dem umzugehen, nur dass man dann die Regeln nicht erklärt hat und im großen Finale wir als Zuschauer nicht verstehen, wieso wer jetzt gerade gegen wen gewinnt und aus welchem Grund das alles überhaupt funktionieren mag. Aber naja, so ist es halt. Also wie gesagt, das klingt sehr, sehr vernichtend, das ist es aber eigentlich nicht. Der Film hat trotzdem seine Highlights und seine starken Momente und die Schauspieler sind trotzdem gut. Man muss, glaube ich, echt einfach damit klarkommen, dass das vielleicht auch ein bisschen die Idee dieser Fortsetzung von Stephen King schon einfach so ein bisschen wackelig ist und diesen Mythos, den er mit The Shining geschaffen hat, dass dem vielleicht nicht mehr der Originalautor noch gerecht werden konnte. Das ist manchmal so, manchmal müssen sich auch die Kunstschaffenden der Tatsache stellen, dass sie was Geniales schaffen und nicht da jahrelang später noch dran anknüpfen können, weil das so ein Eigenleben entwickelt hat, dieses ursprüngliche Werk, dass es schwer ist, da noch was hinzuzufügen, was sich sinnvoll anfühlt. Ja, in diesem Sinne, das war's vom Toffer Podcast. Bis zum nächsten Mal.